Zur Befriedigung seiner verschiedenen sinnlichen Bedürfnisse benötigt der Mensch unterschiedliche Güter. Zu diesen Gütern gehört auch ein Dach über dem Kopf. Behausungen unterscheiden sich von anderen materiellen Gütern zunächst einmal vor allem durch eine Eigentümlichkeit, nämlich durch ihre Ortsgebundenheit. Als einziges Gut des täglichen Bedarfs ist der Wohnraum unmittelbar mit einem bestimmten Ausschnitt der Erdoberfläche verwachsen. Diese besondere Eigenschaft, die prägt schon die Schaffung von Wohnraum. Man kann kein Gebäude errichten, ohne es an einem bestimmten Platz zu errichten. Und auch nach der Fertigstellung bleibt ein Haus dort, wo es eben mal hingebaut worden ist. Das ist eben bei anderen Gütern anders. Kein Mensch begibt sich zum Apfelessen unter dem Baum, an dem der Apfel gewachsen ist. Kein Mensch muss in die Zahnbürstenfabrik, um sich dort die Zähne zu putzen. Die Produktion und die Nutzung von Wohnraum, die fallen zwar zeitlich auseinander. Erst muss das Ding produziert werden, dann kann es erst genutzt werden, aber räumlich sind sie an demselben Ort. Was man daran sieht, dass deswegen auch die Bauindustrie die mobilste aller Industrien ist. Die wechseln dauernd ihre Fertigungsstelle, weil es eben der Konsumptionsort ist. Das ist jetzt eine natürliche Eigenschaft, hat mit der Gesellschaft nichts zu tun, wird auch in einer kommunistischen Gesellschaft nach wie vor so sein, dass die Gebäude stehen bleiben und nicht rumfliegen. Im Kapitalismus aber wohnt der Drang, allen gesellschaftlichen Reichtum in Warenreichtum zu verwandeln und eben den Warenkauf zur Voraussetzung jeder Bedürfnisbefriedigung zu machen. Und das trifft alle Bedürfnisse, selbstverständlich auch das Bedürfnis zu wohnen. Der Einkauf dieses Gebrauchsgutes, der kann zwei unterschiedliche Formen annehmen, also das Wohnen. Wer sich's leisten kann und auch will, der kann eben ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung erwerben, also das Ding selber, in dem er wohnt. Wen das nicht nötig ist, weil er das nötige Kleingeld nicht hat oder das auch nicht mag, weil er vielleicht in der Stadt nicht so lange bleiben will, der muss zur Miete wohnen. Im ersten Fall kauft der Wohnraumnutzer den Wohnraum, also das Ding selber, das Haus. In der zweiten Variante erwirbt er lediglich ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht an Fremdeneigentum. Es bleibt fremdes Eigentum, er hat ein Nutzungsrecht gekauft. Dieses Nutzungsrecht muss der Mieter dann eben auch erneuern, meist durch regelmäßige Zahlungen. Für diese beiden Formen des Ankaufs haben sich eben auch zwei verschiedene Formen von Märkten rausgebildet, die auch sauber in jeder Tageszeitung getrennt sind, der Immobilienmarkt und der Wohnungsmarkt. Auf dem Immobilienmarkt werden eben die Häuser und Eigentumswohnungen verhandelt, auf dem Wohnungsmarkt die Nutzungsrechte, ein Nutzungsrechtemarkt. Die Entstehung dieses zweiten Marktes, die setzt natürlich neben den Mietern auch Vermieter voraus. Ohne die geht es da nicht. Und dieser Wohnraumeigentümer hat offenbar einen anderen Grund, Wohnraum zu erwerben und zu behalten, als darin selber drin zu wohnen. Worin dieser Zweck besteht, das weiß jeder. Wohnraum kann eben auch als Geldanlage dienen. Man kann es sein Geld reinstopfen und eine Rendite davon erwarten. Das ist, klingt banal, weiß jeder, ist aber insofern was Besonderes, als normalerweise die Gütermarktwaren wie Autos, Tempotaschentücher und so weiter und so fort oder auch Maschinen, die sind von den Anlagemärkten strikt getrennt. Auch ein Unternehmer, der kauft eine Maschine, um die zu nutzen und die Arbeiter dran arbeiten zu lassen, er kauft die nicht, um sein Geld anzulegen. Das ist die fallen auseinander. Die Form der Geldanlage, das ist Geld- und Kapitalmarkt. Also wenn ich Geld anlegen will, dann kaufe ich mir Aktien oder irgendwelche verzinslichen Papiere. Das fällt auseinander, diese beiden Formen. Im Wohnungsmarkt überschneidet es sich. Es gibt Leute, die kaufen Wohnraum, um drin zu wohnen, und es gibt eben auch die Möglichkeit, das als Geldanlage zu nutzen. Und das hebt den Wohnungsmarkt raus und das verändert auch die ganze Preisbildung. Dieser Doppelcharakter quasi, dass wir uns hier auch zwei unterschiedlichen Märkten bewegen. Vorhin hatte ich ja schon erwähnt, dass diese natürliche Eigenheit von Wohnraum, von Immobilien, der Begriff Immobilie sagt sie auch schon, die sind unbeweglich, immobilis im Lateinischen. Diese Eigentümlichkeit von Gebäuden, die bleibt natürlich auch erhalten, wenn Wohnware wird und hat Konsequenzen für den Warencharakter. Wenn wir die Ware Wohnen kaufen, dann kaufen wir eigentlich zwei verschiedene Waren im Doppelpack, die aneinander geklebt sind. Wir bauen zum einen das Produkt der Bauarbeiter und sonst wie Architektenleistung, also das konkrete Haus, Wände und so fort. Das ist die eine Komponente, also Arbeitsleistungen dieser diversen dran Beteiligten. Auf der anderen Seite kaufen wir aber eben dieses Stück Erde, auf dem das Ding steht. Das ist im Prinzip auch dann so, wenn ich miete. Also ich zahle für beides, immer für die Nutzung von Dach und Co. und Wänden und für den Grund und Boden, auf dem das Ding steht. Das ist in der Wirklichkeit immer aneinander geklebt. Analytisch müssen wir das trennen, weil das völlig unterschiedliche Waren mit unterschiedlichen Bewegungsgesetzen sind. Wenn man die erste Komponente sich zuerst anschaut, also das, was ich hier unter Bauleistung geschrieben habe, da hat die eigentlich keine großen Besonderheiten gegenüber anderen Waren wie Autoproduktion, Taschentücherproduktion, produziert von eben da, in dem Fall dann von Bauunternehmen. Und die erwirtschaften halt normalerweise ihre Kosten plus Durchschnittsprofitrate. Und um dieses Niveau oszillieren dann die Preise, die da eingehen als Baukosten, Gebäude, in so eine Immobilie. Das gibt natürlich Schwankungen, zum Beispiel mit dem Immobilienboom sind die Baupreise gestiegen. Das ist aber nicht die Ursache des Immobilienbooms oder dieser gigantischen Steigerung, sondern das ist eine Folge, dass eben jetzt mehr gebaut wird als früher. Das wird in der Debatte auch gern rumgedreht, also wie wenn die Baukosten das Treibende wären. Das ist einfach schon empirisch verkehrt, ist es aber logisch nicht zu halten. Weil viel gebaut wird, steigen die Preise? Nein, weil die Preise steigen, wird viel gebaut und deswegen hat die Bauindustrie gute Chancen, da drauf zu satteln. Aber das ist nicht das, was die Bewegung ausmacht. Das ist das zentrale Argument. Hohe Nachfrage, höhere Preise sind erzielbar am Markt. So kann ja, deshalb ist es attraktiv zu investieren und zu bauen. Nee, das ist eine ganz andere. Das ist eben, das wollte ich auseinanderhalten. Ich habe jetzt eigentlich den Bauindustriellen nur analysiert. Der kriegt eben seine Aufträge und wenn er viele Aufträge gibt, kann er natürlich die Preise hochsetzen oder viele auf lange Sicht versuchen, Bauunternehmer zu werden, wenn sich das besonders rentiert, dann gleicht sich das alles auch wieder aus. Also das ist eine Bewegung wie in jeder anderen Industrie. Das, was das Spezifische des Wohnungsmarktes ausmacht oder auch des Immobilienmarktes, das ist eben der Grund und Boden. Der hat eine eigene Bewegung und die merkt man dann auch in den Immobilienbooms. Das, was explodiert, das sind die Bodenpreise. Durchgängig. Auch hat man natürlich jetzt die Frage, wie kommt überhaupt Grund und Boden zum Preis? Das ist ja irgendwie grundsätzlich ein anderes Gut als Auto und Co. oder Tempotaschentuch. Die anderen Güter sind Produkte menschlicher Arbeit. Grund und Boden ist eine Naturressource, die haben Menschen vorgefunden, ist nie geschaffen worden, ist das Ergebnis von geologischen Prozessen, die irgendwie ein paar Millionen Jahre zurückliegen. Gleichzeitig ist Grund und Boden etwas, was eigentlich in unserer Existenz allgegenwärtig ist. Alles, was wir tun, findet irgendwie auf Boden statt. Man kann keinen Schritt im Leben unternehmen, ohne eben da mit Boden zu interagieren. Ob man Auto fährt, am Badestrand liegt, in der Werkstatt schraubt oder die Kinder im Sandkasten spielen. Es ist immer Bodengebrauch mit drin. Und da kommt ein Punkt rein, dass eben der Boden im Kapitalismus eine bestimmte besondere Form angenommen hat, die wir deutlich vielleicht, wenn man traditionelle Gesellschaften im Kontrast heranzieht, in den traditionellen Gesellschaften, da existierte eben eine bunte Vielfalt einander durch kreuzende Nutzungsrechte auf Grund und Boden. Um es am Beispiel festzumachen, ein bestimmter Wald, der konnte gleichzeitig den Bauern eines Dorfes als Weide für ihre Schweine dienen. Alle durften drin Brennholz sammeln. das Jagdrecht war dann auf dem Feudalherrn vorbehalten. Jeder durfte Bestimmtes. Also es war keine freie Verfügung, aber es war ein Zugriff. Und so ein Ding kann nicht Ware werden. Das ist, hat einen anderen Charakter. In der kapitalistischen Gesellschaft, die hat eben diesen Boost an Nutzungsrechten, Alimente und Co. Eben abgeschafft und stattdessen das Privateigentum an Grund und Boden in die Welt gesetzt. Und in der kapitalistischen Gesellschaft ist eben dieses gemeinsame Naturerbe Grund und Boden strikt parzelliert und jede einzelne Parzelle ist einer bestimmten juristischen Person exklusiv zugeordnet. Ohne Ausnahme. Da gibt es nichts, was sich überschneidet. Diese Ausschlussordnung, diese Zuordnung zu einer bestimmten juristischen Person, das deutet eben, dass der Grundeigentümer dann von anderen für die Nutzung seines Grund und Bodens eben Tribut einstreichen kann. Es entsteht eine eigene Art von Einkommen, die eben diesen Eigentum an Grund und Boden entspringt. In der klassischen Ökonomie wurde dafür der Begriff der Grundrente eingeführt. Marx hat ihn auch übernommen. Das ist ein Begriff, der heute etwas anders besetzt ist. Insofern manchmal in der Debatte etwas zu Verwirrung führt, wenn ich dauernd von Grundrente rede. Also du wirst ihn jetzt im Sinne von Marx benutzen? Ich werde ihn jetzt in diesem antiken Sinne benutzen und nicht im aktuellen. Ja, manchmal können wir es auch Bodenrendite nennen, um es abzugrenzen. Aber und in diesem Zusammenhang, also da stütze ich mich jetzt tatsächlich, das ist jetzt orthodoxer Marxismus zur Abwechslung mal, wird auch bei Marx entwickelt, wie der Boden zu seinem Preis kommt. Ja, und diese Erklärung, die der Marx hat, ganz tief im dritten Band, da wo keiner hinliest, die führt uns schnurstracks zum Punkt, wo wir schon waren, nämlich zu dieser Eigentümlichkeit des Immobilienmarktes gleichzeitig Anlagemarkt zu sein. Marx argumentiert nämlich folgendermaßen, das ist jetzt zur Abwechslung mal ein Zitat, in einer kapitalistischen Gesellschaft erscheint jede regelmäßige Geldeinnahme als der Zins eines imaginären Kapitals. Das gilt selbstverständlich auch für die Grundrente. Kennt man die durchschnittliche Zinsrate und die Grundrente, lässt sich die Größe dieses imaginären Kapitals leicht bestimmen. Und da kommt wieder Zitat von Marx, ist zum Beispiel der mittlere Zinsfuß, also meint der Zinsrate damit 5%, so kann also auch eine jährliche Grundrente von 200 Pfund Sterling als Zins eines Kapitals von 4000 Pfund Sterling betrachtet werden. Ist das Rechenproblem nachvollziehbar? Also 200 Pfund Sterling wären 5% eines Kapitals, was man dann eben ausrechnen kann per Dreisatz. Diesen Zusammenhang, den habe ich auch in eine allgemeine Formel gebracht. Also dieses CI, das ist dieses imaginäre Kapital, GR soll Grundrente heißen, mal 100 durch die allgemeine Zinsrate, also auf das, was Marx hier als den Zinsfuß, den mittleren Zinsfuß nennt. Kann ich was zwischenfragen? Dann ist das der Wert der Immobilie, oder? Das imaginäre Kapital? Oder nicht? Ich habe den Grund und Boden rausisoliert. Wenn du jetzt unter Immobilie Grund und Boden verstehst, ja. Aber man mietet ja auch das Haus? Das, von dem abstrahiere ich gerade. Kann man das mit dieser Rechnung? Mit dieser diese Rechnung, die konzentriert sich auf diesen einen Faktor. Also den Bodenwert, sprich. Also das Haus muss ja gar nicht draufstehen. Du kannst auch mit Grundstücken handeln ohne Häuser. Aber hier geht es ja zum Beispiel um Miete, oder? Ja, ja, das kommt, das Haus kommt oben drauf. Aber mal Kernthese war, das, was die Preise treibt, das ist eben nicht die Bauerei, sondern das ist der Bodenpreis. Aber kann man mit der Miete, die die Nutzung des Hauses als Bauleistung mit inkludiert, auch den, also kann man da das überhaupt dann nur auch das Grundstück rausrechnen? Also letztlich, ich kann es mal aus der Praxis sagen, im Mietshäuser-Syndikat aktiv und jede Immobilienbewertung macht genau das. Also genau. Wenn ich ein Wertgutachten für eine Immobilie erstelle, dann gucke ich, was ist der Bodenwert und der hat was damit zu tun, welche Rendite ich da erzielen kann. Und dafür muss ich aber rausrechnen sozusagen die Kosten für die Immobilie. Und dann komme ich im Prinzip auf was Ähnliches, nur dass dann natürlich, und das macht die Immobilien gerade so attraktiv, in der Realität da nicht diese Durchschnittszins, sondern dass der sich eben im realen Wirtschaften dann doch deutlich unterscheidet, möglicherweise von dem allgemeinen Zinssatz. Und dann sieht man, dass es gerade lohnt. Also zwei Häuser, die nebeneinander stehen. Und das eine ist ganz neu und schick und das andere ist ganz abgeratzt. Aber beide haben ungefähr denselben Standort. Ja. Und Grundstückswert, haben komplett unterschiedliche Mieten. Man würde aber denselben... Die haben die nicht mehr lange. Genau. Weil dann lohnt es nämlich, das andere zu sanieren, weil der Bodenwert möglicherweise so hoch ist. Also ergeben sich ganz viele Dinge draus, aber vielleicht reicht für hier sozusagen, der Wert lässt sich teilen in den Wert von Grundstücken. Ich muss das analytisch auseinanderlegen, weil das für mich das Moment ist. Das, Also, weil ich sage, wenn du das Haus als Haus kaufst, das ist nichts anderes, als wenn du ein Auto oder ein Taschentuch kaufst. Aber der Boden hat eine eigene Bewegung, weil er eben Naturressource ist. Und dieses imaginäre Kapital, wie es der Marx nennt, die ist nicht nur ein Rechenergebnis in den Köpfen jetzt des Bodenbesitzers, der kalkuliert, was ist mein Boden für mich wert im Vergleich zu anderen Anlegern. Der wird auch wichtig, wenn Boden den Besitzer wechselt, weil das ist der Gravitationspunkt, um den der Bodenpreis oszilliert. An dem Punkt lohnt sich, Boden zu kaufen, wenn ich diese Rendite erzielen kann, im Vergleich zu anderen Anlageformen. Bodenpreis, dass da eigentlich zwei Faktoren wesentlich sind. Das eine ist eben die Grundrente, also das, was ich damit erzielen kann an Rendite. Und das andere versteckt sich eben in diesem, was ich da als ZR tituliert habe, was die durchschnittliche Kapitalmarktrendite quer durch die Anlageform angeht. Und auf diesen zweiten Faktor komme ich später noch zurück, also in dem historischen Teil, wie sich der entwickelt. Hier vorweg nur das, was man der Formel jetzt als Formel entnehmen kann. Ich hoffe, ihr wart alle gut in Mathe. Das ist... vielleicht erinnert sich der eine oder andere, eine indirekte Proportionalität. Also je größer die Zinsrate ist, umso kleiner ist ZI und je kleiner die Zinsrate wird, also das, was auf anderen Kapitalmarktsegmenten erzielbar ist, desto größer wird der Bodenpreis. Ins Extreme formuliert, die Zinsrate in allen Bereichen geht gegen Null. Die du für Aktien, für Geldanlage kriegst, dann geht der Bodenpreis gegen unendlich, rein mathematisch. Das hast du auf anderen Gütermärkten nicht, so ein Verhältnis. Also das ist eine Eigentümlichkeit, dass eigentlich da so eine Rückkopplung passiert. Positiv oder negativ, also in dem, wenn jetzt die Zinsen in anderen Bereichen oder das erzielbare Renditen mit Geldkapital immens explodieren würden, mit Aktien und Co., dann würde plötzlich der Immobiliensektor wenig interessant. Er würde den Bodenpreis runterkrachen. Aber im Augenblick haben wir halt die umgekehrte Entwicklung und die haben wir aus bestimmten Gründen, da würde ich sich auch nicht ändern. Diese Grundrente, dieser Tribut, den der Eigentümer vom Grund am Boden vom Rest der Gesellschaft einstreichen kann für die Nutzung eben dieses Grund und Bodens. Diese Erhebung, die beinhaltet natürlich keine Mehrung kapitalistischen Reichtums, sondern eben nur eine Umverteilung des Vorhandenen zugunsten eben dessen, der das Privateigentum an Grund und Boden hat. Trotzdem besteht ein Zusammenhang eben zwischen der durchschnittlichen Höhe der Grundrente und im allgemeinen Entwicklungsstand der kapitalistischen Gesellschaft. Je weiter die Produktivkraftentwicklung voranschreitet und je mehr sich eben das System des kapitalistischen Reichtums ausdehnt, desto mehr wächst eben auch der Landhunger. Je höher der Flächenverbrauch wird, je weiter sich diese unvermehrbare Naturressource Land verknappt, desto höher in Tendenz die Grundrente. Da gibt es eine Tendenz, die nach oben zu schrauben. Nochmal eine kleine Frage zur Grundrente. Die ist letztlich aber fiktiv, weil wenn ich ein Grundstück brachliegen habe, kriege ich dafür ja keine. Wenn es das brachliegen lässt, ist es fiktiv. Wenn du es verpacht ist, dann ist es nicht fiktiv. Okay. Und wenn du es verkaufst, hört es auch auf, fiktiv zu sein, weil es dann eben in diese Bestimmung eingeht, des Preises, den du dann realisieren kannst. Ja. Den Begriff imaginäres Kapital hat Marx nur eingeführt, um es von fungierendem Kapital, was jetzt in Anlageform vorliegt, abzugrenzen. Also das erscheint nicht in Maschinen, sondern nur als gesellschaftliche Beziehung, als Rechenvorgang. Werttheorie von Marx, ja, also der Wert in diesem Fall sich ja nicht durch menschliche Arbeit. Ja, es ist, also Wert hat es keinen, aber es hat einen Preis. Ja. In den Marx'schen Termini. Also auch ganz praktisch kann man das dann wieder sozusagen angucken. Eine Immobilie ist sozusagen, solange ich sie in der Bilanz eines Unternehmens stehen habe, ist sie das wert, wofür sie gekauft wurde. Und das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, zu welchem Preis sie dann vielleicht 30 Jahre später wieder verkauft wird. Das kann das Zehnfache sein oder das Hundertfache vielleicht sogar. Da fragt keiner, was hast du da rein investiert oder so, wie bei einem Unternehmen oder so. Wo du hast den Urwald abgehackt, das ist doch schon mal was, da hast du deinen Platz geschaffen. Also es gibt so eine allgemeine Tendenz zu einer Erhöhung eben dieser Grundrente. Allerdings sticht was anderes mehr ins Auge als diese historische Grundtendenz. Es besteht immer ein extremes regionales Gefälle zwischen dem, was du aus dem für den Boden erzielen kannst, für dessen Nutzungsüberlassung. Das lässt sich auch daran ablesen und das erscheint dann auch unmittelbar im Preis wieder von Grundstücken, dass sich das Preisgefüge auf dem Grundstücksmarkt regional extrem aufspreizen kann. Um so ein Beispiel festzumachen, Quadratmeter Bauland in München kostete 2017 im Schnitt 2.100 Euro. In der bayerischen Provinz, da wo ich herkomme, ist der Quadratmeterpreis für 21 Euro. Also, das ist also Faktor 100. Das geht bei Äpfeln nicht. Dass in der bayerischen Provinz Äpfel das ein Hundertstel dessen kosten würden, was in München, weil dann viele Schlaumeier sofort mit vielen Äpfeln nach München fahren würden. Das geht mit Bauland eben nicht. In den 80er Jahren, auf dem Höhepunkt des japanischen Immobilienbooms, da war die Stadtfläche von Tokio, nur um mal so einen Vergleichswert zu bringen, genauso viel Wert in Anführungsstrichen, wie das Gesamtterritorium von Kanada. Auf dem kanadischen Staatsgebiet hätte der Großraum Tokio aber 15.000 Mal Platz. Also da haben wir nicht den Faktor 100, sondern den 15.000, was den Unterschied eben von Grundstückspreis, in dem Fall eben auch Grundrente, angeht. Solange man jetzt den einzelnen Territorialstaat betrachtet, bilden die unterschiedlichen Höhen von Grundrenten und Bodenpreis mehr oder minder 1:1 die unterschiedlichen ökonomischen Stärken der verschiedenen Regionen ab. Also dass eben in der Serengeti, wo ich herkomme, der Bodenpreis so niedrig ist, das liegt daran, dass das gemessen am Großraum München halt JWD und abgehängt ist. Die Grundrente und mit ihr der Bodenpreis erreichen innerhalb eines Landes eben dort ihre Spitzenwerte, wo sich die rentabelsten und dynamischsten Kapitale angesiedelt haben. Warum ist klar? Dort stehen eben der unvermehrbaren und räumlich nicht transferierbaren Ressource Boden, die nicht nur die höchste Nachfrage gegenüber, sondern eben die, hinter der die höchste Zahlungskraft steht. Und ja. Und dieser simple Zusammenhang, aber das betone ich ausdrücklich, der besteht nur innerhalb eines Territorialstaats mit einheitlicher Verwaltung und einer einheitlichen rechtlichen Regelung. Aber wenn man das staatenübergreifend vergleicht, also Bodenpreise und Grundrente, dann stimmt die Gleichung, ökonomische Stärke ist gleich hohe Grundrente, hoher Bodenpreis nicht mehr. Das zeigt schon das Land, in dem wir leben. Die Bundesrepublik gehört zu den stärksten Wirtschaftsmächten der kapitalistischen Welt. Trotzdem liegt der Bodenpreis in den deutschen Metropolregionen nach wie vor weit, weit unter dem Niveau von New York, Shanghai, London, Zürich oder Paris. Also das ist die exorbitanten Steigerungen bei uns, die haben den Abstand zwar etwas verkürzt, auch nachdem, was weiß ich, Stadt wie Brexit gerade die Immobilien rund, Brexit sage ich schon, London, aufgrund des Brexit die Immobilienpreise im Sinn begriffen sind. Aber es ist ein Missverhältnis zwischen der ökonomischen Stärke dieses Landes und den ach so niedrigen im internationalen Vergleich Immobilienpreise. Und das ist auch wichtig. Warum ist es so, dass das überhaupt möglich ist? Das geht auf anderen Märkten auch nicht. Und das liegt eben daran, dass der Ausgangspunkt der Entstehung der Grundrente ein juristisches Verhältnis ist. Also nicht die Privatarbeit von getrennten Privatproduzenten, von Unternehmen, das eben dann damit auch das als eine Ware betrachten kann, sondern am Anfang der Ware Boden steht eben dieses der Privateigentum. Und sowohl das Zustandekommen des Privateigentums als auch seine juristische Ausgestaltung hat immer das Handeln des Staates zur Voraussetzung. Und das macht den Bodenpreis zum politischsten aller Preise. Bei allen anderen Gütermarktwaren kann der Staat passiv bleiben und die Preisbildung vollständig dem Markt überlassen. Bei der Grundrente und dem Bodenpreis ist das rein logisch betrachtet unmöglich. Zuerst regelt der Staat als Souverän über sein Territorium, welche Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungsbedingungen die privaten Landeigentümer haben sollen. Und erst auf der Grundlage dieser administrativen politischen Vorgaben tritt dann der Markt nachträglich in Erscheinung. Und der Bodenpreis ist also in dem Sinn immer schon ein regulierter Markt. Einen freien Bodenmarkt gibt es nicht. Das ist pure Ideologie des Liberalismus. Naja, mit der Eroberung von Südamerika war doch da erstmal freier Markt. Da konnte man sich doch erstmal bedienen, ohne staatliche Intervention, oder? Na, da hast du aber noch keine Warenbeziehung, da ist es noch ursprünglich ein Raub. Also genau. Das sind wir noch vor dieser Konstellation, die ich betrachte. Was einzelne Grundstücke angeht und die lokale Ausdifferenzierung von Grundrente und Bodenpreis, ist das Primat der Politik offensichtlich. Die Erstellung meinetwegen von Flächennutzungsplänen gehört zu den Kernkompetenzen der kommunalen Verwaltung. Eine Kommune befindet darüber, ob eine Fläche einer landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleibt, ob sie Bauland oder Gewerbegebiet wird. Und solche politischen Entscheidungen oder verwaltungstechnischen Entscheidungen, die regulieren den Bodenpreis. Also für den Eigentümer macht es einen riesen Unterschied. Als Bauland bringt eben dasselbe Grundstück ein Vielfaches. In Deutschland kostete 2017, um es am Beispiel festzumachen, ein Quadratmeter landwirtschaftlicher Nutzfläche im Schnitt 4,14 Euro und eine Baufläche in einem Wohngebiet 182 Euro, also das Faktor 40. Also hast ein Sechser im Lotto, wenn du als Bauer das Vergnügen hast, dass dein Acker in Bauland umgewandelt wird. Klar. Aber der Einfluss von Verwaltung und Gesetzgebung, der beschränkt sich eben keineswegs auf die Festlegung dieses Nutzungsstatus. Auch wenn man die einzelne Nutzungsart betrachtet, dann sind es immer staatliche Instanzen, die regeln, was der Grundeigentümer mit seiner Immobilie darf und was er nicht darf. Mit entsprechender Wirkung dann Rückwirkung auf die Höhe der Grundrente. Und das ist gerade bei der Ware Wohnen eben mit Händen zu greifen. Es gehört zum Job des Gesetzgebers, die Vertragsbedingungen zwischen Vermieter und Mieter zu regeln. Das geht gar nicht, ohne dass die Grundrente mit beeinflusst wird oder die Rendite, die eben die Immobilie abwirft. Indem er beispielsweise entscheidet, welche Kosten Vermieter auf die Mieter umlegen dürfen und welche nicht, bestimmt er die erzielbare Rendite mit. Und in diesem Spannungsfeld Grundeigentümer Boden nutzt, da stellt sich gar nicht die Frage, ob der Staat regulierend eingreift, sondern nur auf welcher Seite er das tut. Das meine ich mit der Aussage, das ist der politischste aller Preise. Und eben welche gesellschaftlichen Ziele er sich setzt. Soweit der erste Teil. Du benutzt ja den Güterbegriff und den Warenbegriff. Welche Güter, würdest du sagen, sind keine Waren, die du erwähnt hast? Im Kapitalismus sind so gut wie alle Güter Waren. Genau. Aber ich will es halt abgrenzen. Güter benutze ich einfach als überhistorischen Begriff, unabhängig von der gesellschaftlichen Form. Also nicht im Sinn von Nichtwaren innerhalb des Kapitalismus. Also vor ein paar Jahren war ja in Portugal zum Beispiel eine Krise. Und in der Zeit ist aber auch der Bodenpreis runtergegangen. Also, so ich es verstehe, wenn eine Krise ist, müsste man dann einfach auf den Kapitalmärkten weniger Ertrag erzielen können. Und deswegen nach der Formel ja der Bodenpreis dann einfach nach oben gehen, oder? Nein, Portugal hat halt vorher schon so eine Spekulation in den Immobiliensektor stattgefunden und der ist da halt runtergekracht. Okay. Mit. Also in ganz Iberien wie vor, parallel dazu ja auch in den USA, was ja der Auslöser damals dieser Krise schon gewesen ist. Insofern war das halt Teil von der Spekulationswelle, die da in sich kollabiert ist. Ich weiß nicht, wo der mittlerweile liegt. Das, worauf ich abgehoben habe, das ist so ein ganz allgemeiner, abstrakter Zusammenhang. Auch nochmal eine Frage sozusagen zur politischen Steuerung ein bisschen des Bodenmarktes und auch zu der Formel. Also jetzt zum Beispiel zur Zeit ist ja in der Debatte, meine ich, dass die Grundsteuer nicht auf die Mieter umgelegt werden darf, sondern von den Eigentümern. Stimmt das? Ist ein Teil der aktuellen Diskussion. Ja. Und da wäre jetzt meine Frage, verändert das wirklich die Rendite, die erzielt werden kann, oder wird dann nicht einfach an einem anderen Ende quasi um den gleichen Betrag kompensiert? Ja, wenn der Gesetzgeber die Kompensationsmöglichkeiten offen lässt, dann wird es kompensiert werden. Wenn man dann die Kaltmiete um das erhöhen kann, dann passiert es. Aber wenn der Gesetzgeber gleichzeitig die Erhöhung der Kaltmiete schränkt oder weiter beschränkt lässt, die ist ja ein bisschen reguliert zumindest, dann kann das zumindest nicht sofort durchschlagen. Ja. Preise sind halt gestiegen und so. Und deswegen ist halt es knapp und so. Und die Tatsache, dass sich immer mehr Menschen Mietwohnraum nicht leisten können, hängt aber unmittelbar an den Bodenpreisen, weil ich als einzelner Eigentümer eben über die Miete meinen Kauf der Immobilie zu refinanzieren suche, sozusagen. Und damit hängt es unmittelbar mit dieser Formel zusammen. Und folglich der Frage, wie könnte der Staat eventuell auf diesem Bodenpreismarkt da eingreifen und nicht, wie könnten mehr Wohnungen gebaut werden? So, ja. Es wohnen auch nicht so viel mehr Menschen in Berlin, das ist eine andere Geschichte. Ja, vor allem, wenn du das mit anderen historischen Phasen vergleichst, wo ja wirklich Massenwanderungen waren, was weiß ich, nach dem Krieg 14 Millionen zertrümmertes Land, man ist mit der Situation hier zurechtgekommen. Ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, es stehen in Deutschland, zumindest habe ich die Zahlen mal gelesen, immer noch bis zu 2 Millionen Wohnungen leer. Das heißt, die stehen natürlich in sogenannten strukturschwachen Regionen, insbesondere in Ostdeutschland. Und wenn viele Leute aber in diese beliebten Städte wie Berlin oder München oder Frankfurt oder wo eben Kultur und sonst was ist, einströmen und auch internationales Spekulationskapital natürlich, dann ziehen da natürlich die Wohnpreise auch aus den Gründen an, weil einerseits die Nachfrage natürlich auch tatsächlich da ist. Also wie gesagt, es ziehen viele Leute in die Städte jetzt wieder. Und auch kleinere oder mittlere Städte, die attraktiv scheinen, machen neue erschließen neue Baugebiete, wo also dann diese Einfamilienhäuschen und so weiter hingebaut werden. Das heißt, es gibt schon, eben wie gesagt, diese Tendenz, in die Städte zu ziehen und natürlich entsprechend die Entleerung von ländlichen Regionen als Spiegelbild davon. Und das ist natürlich ziemlich desaströs eigentlich, wenn man das auch dem Markt überlässt, dass also praktisch solche Städte wie Mexico City mit über 20 Millionen Einwohnern, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sind auch praktisch das Ergebnis von 100 Jahren Kapitalismus oder so länger in Mexiko. Und das ist natürlich eine meiner Ansicht nach ziemlich katastrophale Entwicklung, diese Megastädte, die da immer noch weiter wachsen. Ja. Trotzdem finde ich das Argument von ihm da völlig richtig, das umzudrehen und deckt sich halt mit meiner Argumentation vom Bodenpreis hier zu argumentieren. Also dass dieses Argument bauen, bauen, bauen als Antwort auf die Wohnungsnot völlig an der Realität vorbeigeht, weil es wird gebaut. Also was allein in meiner Stadt in den letzten Jahren hochgezogen worden ist an Luxuswohnungen, Flächen, die seit dem Krieg brach gelegen sind, die, die vergiftet Altlasten haben, die werden bebaut inzwischen, aber halt mit Luxushäusern. Und das ist bei dem Bodenpreis auch völlig logisch, weil das Rendite technisch für einen Anleger völlig gaga wäre, wenn er für den Boden so viel zahlt, dann billige Wohnungen da drauf zu stellen. Das ist ja, aber wenn die Wohnungen nicht vermietet würden, dann würde das auch kein Investor sozusagen einfach mal teuren Boden kaufen und dann eine teure Immobilie hinzustellen. Ich meine, okay, in London gibt es solche Fälle, wo Leute fürs Willen und so weiter kaufen und die leer stehen lassen. Das gibt es schon. Aber in kleineren oder mittleren Städten werden halt auch Luxusimmobilien gebaut auf bisher Brachregionen und so weiter in Innenstadtnähe. Und die werden natürlich vermietet, sonst wäre es ja also ein Zuschussgeschäft. Man würde ja dann einfach nur Kapital investieren für nichts, ohne Rendite. Das macht ja auch keiner. Aber ich habe da noch eine Frage zu. Gibt es oder auch vielleicht zu Ihnen, gibt es die Möglichkeit, das abzusetzen? Also wenn ich sozusagen Immobilien habe und die leer stehen lasse, dass ich die Möglichkeit habe, das noch in irgendeiner Weise... Ja, ich würde es dabei belassen zu sagen, es gibt auch ganz viele kapitalistische und steuerliche Gründe, warum es manchmal sich mehr rentiert, eine Immobilie leer stehen zu lassen, als sie zu nutzen. Aber ich glaube, das ist eher eine Randerscheinung jetzt hier. Ich würde jetzt auch weitermachen mit dem historischen Teil halt von meinem Ding. Ich vorhin schon angedeutet habe, noch nicht so ganz ausgereift ist, der andere war klarer, aber Work in Progress. Steigende Bodenpreise sind traditionell ein Phänomen der urbanen Räume. Wenn man die letzten 200 Jahre städtischer Entwicklung Revue passieren lässt, dann kann man, was die Grundorientierung der Politik angeht, grob drei Phasen unterscheiden. Auch wenn die natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt waren. Aber das Muster ist eigentlich in den kapitalistischen Kernstaaten relativ ähnlich. Erstens, das Zeitalter des Menschen ist der Kapitalismus, das halt sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts erstreckte. In der Phase war die Politik noch mit der Etablierung des modernen Privateigentums beschäftigt. Dementsprechend wurden auch die Interessen der urbanen Grundeigentümer als heilig und unantastbar behandelt. Und die Politik hat da sich auch eindeutig auf eine Seite gestellt. Das Zeitalter der formierten Massenarbeit, das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts langsam ansetzte und sich bis zum Ende der 70er Jahre hinzog. Während dieser rund 100 Jahre währenden Phase war die Politik eher relativ mieterfreundlich oder Nutzungsrechte nutzerfreundlich. Das Zeitalter und dann das dritte Epoche, das Zeitalter des finanzmarktdominierten Kapitalismus, das eben Anfang der 80er Jahre eingeleitet wurde. Und in der Epoche, in der wir heute noch leben, ist eben die Schaffung attraktiver Anlagemöglichkeiten für das Geldkapital Alpha und Omega der Politik. Und das bedeutet eben für den Immobiliensektor vor allem eins, die Politik hat sukzessive die Hindernisse abgeräumt, die vorher sich selber auch 100 Jahre lang der Steigerung von Grundrente und Bodenpreis in den Weg gestellt hat. Mit verschiedenen Unterschieden und Geschwindigkeiten in verschiedenen Ländern. Wenn man an die Wohnverhältnisse in Manchester, Kapitalismus denkt, hat man automatisch Horrorbilder vor Augen und das zu Recht. Vor allem das mit der Industrialisierung in die entstehenden Industriestädte strömende Proletariat fand dort Elendsbedingungen vor. Der Bau von Arbeiterquartieren blieb eben zunächst Landlords überlassen, die nutzten den mit der Verstädterung ständig steigenden Wohnraumbedarf in Ballungsgebieten dazu aus, eben aus irgendwelchen Bruchbuden Maximum an Rendite zu ziehen. Und ob Berlin, Sheffield oder Brüssel, überall begann eben der Industriekapitalismus mit heillos überbelegten Großstadtquartieren mit erbärmlichen hygienischen Standards. Und dieses Bild, das begann sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu verändern. Damals drängten neue Akteure als Anbieter auch auf den Wohnungsmarkt. Anbieter, die andere Motive umtrieb als eben die der Renditemaximierung. Die kamen zunächst vor allem aus zwei höchst unterschiedlichen gesellschaftlichen Ecken. Zum einen waren das die Baugenossenschaften, das, also Selbstorganisation der Arbeiterschaft, und denen ging es natürlich um die Verbesserung der Wohnverhältnisse für ihre Mitglieder. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist die Gegenseite, nämlich dass viele große Industriekapitale dazu übergingen, für ihre Kernbelegschaften günstigen Wohnraum zu schaffen und Werksiedlungen aus dem Boden zu stampfen. Und das geschah damals natürlich nicht aus Selbstlosigkeit, sondern eben der Optimierung der Ausbeutungsbedingungen wegen. Die Errichtung von soliden Werksiedlungen, am besten in Werksnähe, sorgte eben für eine leistungsfähigere Belegschaft, erleichterte die soziale Kontrolle und erhöhte natürlich auch die Betriebsbindung der Beschäftigten. Wenn die streiken, kommt man sie gleich vor die Tür setzen. Das ist natürlich praktisch, also so paternalistische Verbesserung war das. Die Politik, die legte diesen Alternativen damals keine Steine in den Weg. Stattdessen wurde der Staat sogar selber als ein dritter, nicht an Profitmaximierung orientierter Wohnraumanbieter aktiv. Die Initiative dazu, die ging zunächst vor allem von linken Kräften aus, die eben die Versorgung mit günstigem Wohnraum zur öffentlichen Aufgabe erklärten. Ein Musterbeispiel, das feiert, hat heuer 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Karl-Marx-Hof? Oder was zum Beispiel? Ja, ja. Das Wiener Gemeindebauprogramm. Nach ihrem Wahlsieg bei den Gemeinderatswahlen im Mai 1919 nutzte die sozialdemokratische Kommunalregierung eben die im Gefolge von Krieg und Inflation eingebrochenen Bodenpreise, kaufte im großen Stil Boden auf und errichtete im Laufe der 20er Jahre 60.000 Wohnungen. Das kam eben nicht nur den 200.000 Menschen zugute, die dort einziehen konnten. Die Konkurrenz gemeinnütziger Anbieter drückte insgesamt eben dieses Mietniveau. Diese Errungenschaft der Arbeiterbewegung hat bemerkenswerterweise deren Zerschlagung überlebt. Um beim Wiener Beispiel zu bleiben, bei einem Hass auf das rote Wien haben weder die Dollfuß-Regierung noch die Nazis das Gemeindeprogramm abgewickelt. Zwar wurde der Schwerpunkt der staatlichen Fürsorge seit der Nazizeit auf die Förderung eben von selbstgenutzten Kleineigentum an Wohnraum verlegt, trotzdem spielte, wie auch sonst überall in Europa, der soziale Wohnungsbau weiterhin eine wichtige Rolle, und zwar unabhängig davon, welche politische Richtung gerade am Ruder war. Das gilt insbesondere für die 50er und 60er Jahre, auch hier in Deutschland natürlich. In Deutschland wäre der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ohne den öffentlichen Sektor gar nicht zu leisten gewesen. Anfang der 50er Jahre waren 70% aller Neubauwohnungen Sozialwohnungen. 70%. Da hat der Staat Geld in die Hand genommen. Dass die Versorgung mit günstigem Wohnraum zu den öffentlichen Aufgaben gehört, war ursprünglich eine linke Forderung, linker Politik. Spätestens in der Nachkriegszeit war das innerhalb der politischen Klasse aber quer durch die Lage mehr oder minder Konsens und bestimmte eben auch gerade in der Nachkriegsphase erstmal die politische Praxis. Das kam aber nicht von ungefähr. Auf der damaligen Stufe kapitalistischer Entwicklung war diese Vorgehensweise für das Gesamtkapital eigentlich auch funktional. In gewisser Weise haben die Linken das Kapital zu seinem Glück gezwungen. Damals bildete die Ausbeutung der Arbeitskraft noch eben den alles entscheidenden Motor der Kapitalvermehrung. Um die Mehrwertabpressung zu optimieren, war es aber sinnvoll, den Arbeitern Lebensbedingungen zu gönnen, die ihre Regeneration erlaubten. Außerdem hätten überteuerte Mieten nur die Reproduktionskosten der wahren Arbeitskraft erhöht und Druck auf die Lohnkosten ausgeübt und gleichzeitig die Möglichkeiten der Arbeiterschaft als Käufer von Industriegütern aufzutreten eingeschränkt. Insofern kann man von der Funktionalität reden, dieser künstlichen Wohnraums. Die Konstellation ist allerdings heute Geschichte, das wissen wir. Seit den 80er Jahren waren allen kapitalistischen Kernstaaten eben eine radikale Umorientierung zu verzeichnen. Zum einen sind die nicht auf Renditeoptimierung ausgerichteten Wohnraumanbieter einer nach dem anderen von der Bildfläche verschwunden. Vor allem Staat und Kommunen haben massenhaft eben ihre Wohngebäude veräußert, Gleichzeitig wurde es den Grundeigentümern durch Veränderungen im Mietrecht erleichtert, die Einkommen aus Vermietung und damit eben auch die Grundrente nach oben zu schrauben. Diese Neuausrichtung wird in der Regel mit dem Triumph der neoliberalen Marktideologie erklärt und mit der Veränderung eben der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Das greift insofern zu kurz, als es auch noch tiefer liegende Ursachen gibt. Die über Jahrzehnte währende Hegemonie neoliberaler Vorstellung hat nämlich sowas wie einen handfesten materiellen Kern, nämlich die Art und Weise, in der das Kapital sich heute vermehrt und akkumuliert. Und die hat sich eben verändert, abgelöst von der Arbeit. Die Hegemonie des Neoliberalismus war ideologischer Ausdruck auch dieser tatsächlichen Umwälzung. Von seinen Anfängen bis in die 70er Jahre hinein war, wie schon erwähnt, die Mehrwertabpressung durch das industrielle Kapital der Motor der kapitalistischen Wirtschaft. Dieses System geriet aber eben mit dem Auslaufen des Fordismus und der dritten industriellen Revolution in der Krise, in dem Maß, wie das Kapital da eben im Gefolge der dritten industriellen Revolution die Arbeit aus dem lebendigen Produktionsprozess hinausgedrängt hat und hat die klassischen Grundlagen der Kapitalvermehrung zerstört. Und aus dieser misslichen Lage hat sich das Kapital dadurch befreit, dass es die Finanzindustrie entwickelt hat und angefangen hat, eben seinen eigentlichen Motor zu finden. Der eigentliche Motor der Weltwirtschaft ist seit rund 40 Jahren eben nicht mehr die sogenannte Realwirtschaft, sondern die Kapitalbildung auf den Finanzmärkten. Und die Weltwirtschaft steht und fällt mit dieser Fähigkeit der Finanzmärkte. Die Aussicht auf künftige Rendite durch Erfindung immer neuer Finanzprodukte heute schon zu kapitalisieren. Das ist jetzt ein Punkt, den ich hier nur ganz kurz abhandle. Ich habe dazu mit Norbert Trenkle zusammen ein Buch geschrieben, Die große Entwertung, wo das ausführlich behandelt wird. Wem das jetzt vorbeirauscht oder da inhaltliche Einwände, das müssen wir auf der Ebene diskutieren. Das ist jetzt mehr Hintergrundannahme, diese Akkumulationstheorie, die da unterstellt ist. Wie geht es hauptsächlich um die Rückwirkung dieser Veränderungen im kapitalistischen Gefüge auf den Immobilienmarkt, der ja, wie schon betont, gleichzeitig Anlagemarkt ist, deswegen eben dieses unmittelbare Interferenzverhältnis. Die Immobilienpreise dieser Welt, und da sind verschiedene Länder angegeben, das Schönste, was da nach oben geht, ist Südafrika. Nullpunkt ist 1975 und das ist jetzt die Entwicklung bis in die Gegenwart rein. Nur um die These mal in den Graphen auszudrücken, dass also die Immobilienpreise nicht nur in Deutschland steigen, sondern dass es eine globale Entwicklung ist. Alle Anstieg, Ausgangspunkt, Nullpunkt ist 100 und es geht dann bis 5500 hoch im Extremfall. Also überall. Das oberste Land ist Südafrika, dann kommt Australien, Frankreich, Spanien, Vereinigte Staaten. Die schwarze Linie ist die Durchschnittslinie für die OECD-Staaten. Die schwarze Linie kann man auch nicht erkennen, das ist die dritte, glaube ich. Ja. Diese Aufwärtsbewegung hat natürlich auch ideologische Gründe. In einem vom Shareholder-Value-abhängigen Kapitalismus passt eben eine Deckelung des Preises der Ware Wohnung nicht mehr in die politische Landschaft. Wichtiger ist aber was anderes. Anders als beim traditionellen auf Mehrwertauspressung beruhenden Kapitalismus sind eben für einen auf die Finanzmarktdynamik beruhenden Kapitalismus steigende Grundrenten und Bodenpreise funktional. Sie sind keine Bremse wie noch für einen auf realer Arbeitsvernutzung beruhenden, sondern von steigenden Bodenpreisen und Immobilienwerten gehen für den zeitgenössischen Kapitalismus ähnliche Wirkungen aus wie von steigenden Aktienkursen. Beides bedeutet eine Vermehrung von Vermögenswerten. Beide entstehen auch auf eine ähnliche Weise. Anlehnung an Marx habe ich ja eingangs erläutert, wie der Boden zu seinem Preis kommt. Der Bodenpreis, so eben die Marx'sche Argumentation, entsteht durch die Kapitalisierung künftiger Einnahmen aus der Überlassung des Bodens, die sich heute als Kapital, als Preis darstellt. Bei Aktien und anderen Finanz- Titeln ist es eine ganz ähnlicher Prozess. Auch da ist die Kapitalisierung künftiger Einnahmen, die einen Aktienkurs bestimmt und heute als einen steigenden Wert erscheint. Da verwendet der Marx auch ähnlichen Begriff, nämlich fiktives Kapital für diese Art von Kapitalbildung. Ähnlich wie imaginäres Kapital für die Bestimmung des Grundpreises. Seitdem eben der Kapitalismus von der Dynamik dieser fiktiven Kapitalschöpfung getragen wird, jagt eben dann auch ein Immobilienboom den nächsten. In den 80er Jahren übernahm insbesondere Japan da eine Vorreiterrolle. Da sieht man so ein bisschen die Entwicklung des japanischen Immobilienmarktes, wo eben das in den Anfang der 90er Jahre kulminiert, also Riesenboom, dann Crash. Also schaut es immer aus. Welche Wirkungen gehen von solchen Immobilienhypes aus? Vom Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung liegt es auf der Hand. Die wahre Wohnen wird in immer mehr Gegenden für immer mehr Menschen unerschwinglich. Weltweit werden Menschen, die eben über kein Wohneigentum verfügen, von der Erfüllung eines elementaren Bedürfnisses abgeschnitten. Gleichzeitig eben soziale Entmischung und eine Aufteilung des urbanen Raums in armen Ghettos und reichen Ghettos. Vom Standpunkt des kapitalistischen Systems sieht die Bilanz nicht so negativ aus, sondern differenzierter. Auf kürzere Frist betrachtet wird die Gesellschaft nach kapitalistischen Kriterien erheblich reicher. Das gilt nicht nur für die Immobilieneigentümer selber, deren Eigentum eben mehr kapitalistischen Reichtum darstellt. Durch die Höherbewertung von Grund und Boden gelangt zusätzliches Kapital in die Wirtschaft. Damit wird auch die Realwirtschaft befeuert, allen voran natürlich die Bauindustrie, aber auch andere Sektoren. Dieser Effekt, der verbraucht sich allerdings auf längere Sicht. Zusätzliches imaginäres Kapital entsteht ja nicht durch die absolute Höhe der Immobilienpreise und Mieten, sondern nur durch die relative Zunahme. Nur die Steigerung bringt was, nicht das absolute Niveau. Auf längere Sicht wirkt sich eben eine durch steigende Immobilienpreise induzierter Wirtschaftsschub automatisch ab. Dementsprechend sieht eben auch die Entwicklung der letzten 40 Jahre aus. Immer wieder Immobilienbooms, mal in dem Land, mal in jenem Jahr, immer wieder crasht das dann auch wieder. Es gibt eben kein kontinuierliches Immobilienhoch, sondern eben immer dieses Wechselspiel von Boom und Crash in den verschiedenen Ländern. Eine Rolle hat eben diese Verteuerung von Grund und Boden für diese komische Wachstumsdynamik, die auf fiktiver Kapitalbildung beruht, immer gespielt. Siehe eben dieses Japan-Beispiel 80er Jahre, das war noch gekoppelt an einen großen Aktienboom auch, gestützt auf Exportwirtschaft und Co. Also eine Rolle hat es gespielt, allerdings hat seine Bedeutung im historischen Trend immer mehr zugenommen. Also da in Japan war es eben noch so ein Begleitphänomen, auch bei der New Economy Boom in den 90er Jahren, wo eben diese angeblichen Zukunftsindustrien der Hauptträger und Hoffnungsträger für die Bildung von Aktienkapital und für den wirtschaftlichen Hype waren. Parallel dazu sind auch schon eben Immobilienpreise hochgegangen, aber das war nicht das zentrale Element, sondern ein Begleitphänomen. Das hat sich dann eben schon geändert mit A, die Weltwirtschaft am Laufen gehalten hat und der größte Posten, der da oder eine die größte Blase, die diesen Prozess am Laufen gehalten hat, das war eben diese Immobilienspekulation in den USA damals. Das war ja dann auch dementsprechend der Ausgangspunkt dieses Immobiliendesaster, die Subprime-Krise für den Krisenschub von 2008, 2009, also wo die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gelangte und der Ausgangspunkt eben dieser Einbruch bei den amerikanischen Immobilien gewesen ist. Mit diesem Einbruch ist aber die Bedeutung der Immobilien global gesehen nicht gesunken, also für diese Dynamik, sondern ganz im Gegenteil, die neuen Booms, die neuen Blasen, die die Weltwirtschaft wieder gestützt auf Nullzinspolitik zum Laufen gebracht haben, die waren wieder viel im Immobilienbereich, weil die Zentralbanken eben immer neue Geldmassen in die Anlagemärkte pressen, attraktive Anlagemöglichkeiten, aber Mangelware sind, wurde eigentlich die geplatzte US-Immobilienblase vor allem durch neue Immobilienblase ersetzt. Das gilt vor allem für die neue Lokomotive der Weltkonjunktur, das ist China. Dort explodieren die Immobilienpreise, während ganze Städte aus dem Boden gestampft werden. Um das zu illustrieren, im Reich der Mitte wurde in den 3 Jahren zwischen 2011 und 2013 mehr Beton verbaut als in den USA während des gesamten 20. Jahrhunderts. Das ist das, was die Wirtschaft da treibt. Also ein riesiger Immobilienboom. In welcher Zeit war das? 2011 bis 2013. Investitionsruin. Und auch die ökonomischen Erfolge, meinetwegen des Erdogan-Regimes, die das bis vor einigen Jahren feiern konnte, die waren auch wesentlich auf eine Immobilienkonjunktur hatten die beruht. Also da sind auch viele Menschen reicher geworden, zum Beispiel Leute, die relativ früh mal in die Großstädte gezogen sind, dass sich irgendwas gekauft haben, was dann wahnsinnig im Wert gestiegen ist. Da hat es auch eine enorme soziale Differenzierung gegeben und eben eine Baukonjunktur. Und das war der Haupttreiber in ganz vielen Ländern, eben gerade in den 10er Jahren. Wenn man das Phänomen des Landgrabbing mit einbezieht, also den Ankauf von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch transnationale Konzerne, was ja zu unserer Problematik eigentlich dazugehört, wenn man auf den Boden guckt, dann sieht die Bilanz noch dramatischer aus. Der Aufschwung auch von Ländern wie Brasilien und Argentinien, die in der ersten Hälfte der 10er Jahre, die hatte zwei Triebfeder, die Kapitalisierung eben der Grundrentenerwartung im urbanen Raum, in Gestalt eben vom Immobilienboom, und die Kapitalisierung von Grundrentenerwartungen im ländlichen Raum durch Landgrabbing. Angesichts dieses globalen Szenarios ist es nicht so überraschend, dass auch Deutschland von diesem allgemeinen Trend mit voller Wucht erfasst wird. Und beispielsweise in Berlin halt die Quadratmeterpreise für bebaute Grundstücke von 2008 bis 2017 sich verdreifacht haben. Also von 1500 Euro auf 4.500. Das hat zunächst etwas mit der gerade beschriebenen Entwicklung in der Welt der anlagesuchenden Kapitals zu tun. Ganz am Anfang hatte ich ja eben diese schöne Formel, die ist gar nicht mehr da, erwähnt. Sinken eben attraktiver Anlageformen in anderen Bereichen bedeutet eben, Drängen in den Immobilienbereich drückt sich aus in steigenden Wert des Grund und Bodens. Der Bodenpreis hängt eben von zwei Faktoren ab. Erst zum einen direkt proportional zur Grundrente, also zur Rendite, eben die Immobilien abwerfen, und indirekt proportional zu der auf den Finanzmärkten erzielbaren Durchschnittsrendite. Und da haben wir eben den allgemeinen Druck, Renditeverfall bei den anderen Anlageformen lässt den Bodenpreis steigen. Was in Deutschland angeht, kommen eben dann noch zwei Verstärker hinzu. Das Land hat eben, was den Immobilienpreis angeht, Nachholbedarf gemessen an anderen Ländern. Und dieses Steigerungspotenzial macht das Land natürlich auch für internationale Anleger attraktiv. Und außerdem gilt eben das Land auch als sicherer Hafen. Als ein Land, wo Geld sich aufbewahrt ist und ja sowieso einer der Lieblinge der Finanzmärkte ist. Und das gilt natürlich dann auch für heimische Anleger, für die ist dann auch klar, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah und man eben tatsächlich versucht, keine goldene Nase zu verdienen. Aber das Steigen der Immobilienpreise ist da, sind wir wieder bei dem anderen Faktor, nicht einfach nur eine Reflex der weltwirtschaftlichen Lage und der privilegierten Position der Bundesrepublik, die dazu führt. Es gibt eben auch diese hausgemachten Gründe, unsere kleine Formel CI, die die enthält ja nicht nur eben diesen transnational bestimmten Faktor, durchschnittliche Kapitalmarktrendite, sondern auch den Faktor der Grundrente, den Tribut, den die Grundeigentümer für die Nutzung von Grund und Boden errichten, einstreichen können. Und der wird eben wesentlich durch politische Faktoren bestimmt. Der Staat eben bei seiner Verwaltungs- und Gesetzgebungstätigkeit für die Renditeträchtigkeit von Grund und Boden beeinträchtigen oder er kann sie fördern. Und das wirkt sich eben dann auch auf Grund und Boden aus. Und die deutsche Politik ist eben lange Jahre, seit 40 Jahren diesen zweiten Weg gegangen. Immobilien müssen sich lohnen und dafür zahlen halt heute die Mieter die Quittung. Und eine dieser Voraussetzungen natürlich für dieses Desaster, das war die Verdrängung alternativer, nicht renditeorientierter Anbieter. Ich hatte das ja schon erwähnt, dass mal 70% der Neubauten in der Nachkriegszeit Sozialwohnungen waren. Und das aber eben Geschichte. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist die merkwürdige Angewohnheit, dass von Anfang an ja diese Sozialwohnungen gekoppelt waren mit einer Förderung des Kapitals, insofern als die Sozialbindung immer eine zeitlich befristete ist. Also eine zeitlich befristete ist, dass Sozialwohnungen ja permanent dann aus dieser Bindung rausfallen. Das ist ein deutsches Phänomen, eine deutsche Verrücktheit. Also wo gleichzeitig eben auch eine Abwicklung eben des aus der Arbeiterbewegung entstandenen Genossenschaftsbewegung, die in den schon am absteigenden Ast in den 70er, 80er Jahren war, und aber dann eben auch delegitimiert durch große Skandale in den 80er Jahren, neue Heimatskandal, da die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert wurden. Also die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit schon 1989, wo knapp 4 Millionen damals im Bestand von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen befindlichen Wohnungen, für die wurde damals die Gewinnbeschränkung aufgehoben. Das war natürlich schon ein Schritt auf diesen Weg, dessen Folgen mir heute zu spüren sind. War das der neue Heimatskandal? Ich kenne das nicht. Nee. Neue Heimatskandal war, dass da die neue Heimat, das war ja gewerkschaftseigener Konzern, mhm. Und mit Sozialbindung und allem drumherum. Und die haben da zum Teil in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und, wurde aber quasi von der Politik, man kann böse sagen, irgendwie zum Anlass genommen, genau das, was sozusagen vorher verboten war, dann zu legalisieren. Genau. Also sozusagen das, was man eigentlich an den Managern der neuen Heimat kritisiert hat, dann zum Normalfall zu erklären. Ja, sie haben sich wie normale Kapitalisten verhalten und daraufhin wurde die Gemeinnützigkeit beseitigt, weil es sehr gut ist, wenn man sich alle wie normale Kapitalisten verhalten. Also irgendwie eine etwas verquere Logik. Man hat denselben Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil sie die Kriterien nicht erfüllt haben und dann durften sie sich auch legal, wie war das? Nein, man hat, also früher war gemeinnützig, also ein gemeinnütziger Zweck nach der Abgabenordnung, der also eine Steuerbegünstigung gerechtfertigt hat, wenn man Wohnraum quasi zu sozialen Bedingungen und ohne Rendite angeboten hat am Markt sozusagen, und diese Privilegierung wurde abgeschafft. Und damit aber natürlich auch für diese ganzen Unternehmen, die vorher diese Privilegierung hatten, jegliche Begrenzung der Rendite auch abgeschafft. Und quasi genau das Profitmachen dann plötzlich legitimiert im Bereich von, ja, du hast glaube ich gesagt, 2 Millionen Wohnungen oder 4 Millionen Wohnungen. In der Folge wurden dann auch viele Genossenschaften in Kapitalgesellschaften umgewandelt. Und eben zu profitorientierten Trägern dann. Ja, also wo Maßnahmen ergriffen wurden und auch die ganze Ausrichtung Förderung, die hat sich ja auch verändert, also dass eben nicht mehr Objekte gefördert werden, sondern Mieter. die sich ja eben auch im normalen Wohnungsmarkt nicht durchsetzen können, weil sie zu wenig Kohle haben, zur Einführung von Wohngeld. Vorher hast du eine Objektförderung, es werden billige Wohnungen hingestellt, was auf dem Wohnungsmarkt natürlich drückend wirkt, weil du hast da Billigsegment und dann hast du Sozialstaat, der eben Leute alimentiert, dass sie sich die gehobenen Preise leisten können. Also das hast du das Phänomen auch, wenn das Jobcenter dann die Mieten zahlt oder so. Das ist, ja. Sie bezahlt das Jobcenter ja zum großen Teil den Vermieter und nicht den Mieter. Richtig, ja. Steuerzahler, das aber sozusagen erstmal diese Zahlungen gehen ja nicht zugunsten derer, die in den Wohnungen wohnen. Ja, das ist wichtig zu gucken, wie es herkommt. Und das ist eben die politische Weichenstellung auch gewesen. Der Markt soll es machen und wir entwickeln diese Form von eben entweder sozialer Wohnungsbau oder eben genossenschaftliche Form ab. Und das hat eben zu diesem Zustand geführt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was folgt aus der Analyse, die ich da hier skizziert habe, plus historischer Durchgang für die aktuelle Situation. Ich denke, man kann da schon ein paar Folgerungen ableiten. Das Zentrale ist, ganz allgemein gesprochen, natürlich ist klar, wenn eine Malaise derart tiefe Wurzel hat, auch historische und logische, dann reichen kleinere Nachkorrekturen an der einen oder anderen Stellschraube nicht. Ohne einen ganz grundsätzlichen Wechsel im Umgang mit der Frage des Wohnens geht es nicht. Und fernerhin entpuppt sich die Wohnungsfrage im Kern als Bodenfrage. Als was Frage? Als Bodenfrage. Also ohne eine Bodenpreissenkung und eine Einwirkung auf den Bodenpreis mit, fangen wir auf der grundsätzlichen Ebene an. Grundproblem ist natürlich überhaupt, warum, und das auch zu delegitimieren, warum soll Grund und Boden Ware sein. Da ist die Kritik auch einfacher als bei anderen Erzeugnissen, weil es eben kein Erzeugnis ist. In den Tageskämpfen vermittelt ist es ein Kampf um den Bodenpreis. Und da hat eben These der Staat oder eine Politik, die entsprechend das will, auch Möglichkeiten. Mit Nebenfolgen natürlich, die muss ich dann in Kauf nehmen, dass sie zum Beispiel Immobilienblasen zum Platzen bringt oder gezielt platzen lässt. Das ist eine Frage, die um was geht's? Da haben wir einen Zielkonflikt für die Politik. Aber sie hat da Stellschrauben und politischer Druck und Druck von der Straße kann da auch was verändern. Und das betone ich deswegen, den Punkt hatten wir ja vorhin schon, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, eben, dass so viele dieser heute verhandelten Parolen einfach nicht greifen. Also dieses, wir lösen die Wohnungsfrage durch Bauen, Bauen, Bauen. Das sind die drei Antworten, das ist Quatsch, gebaut wird jede Menge. Solange der Bodenpreis so hoch ist, wie er ist, wird kein Investor eine Sozialwohnung irgendwo freiwillig hinbauen. Das kannst du löschen. Und jede Mietpreisbegrenzung, die wirkt natürlich auch schon auf die Renditeaussichten, wirkt insofern dämpfend. Und da kann meiner Meinung nach, können die Forderungen nicht rigide genug sein, was das angeht. Wechsel zu einer mieterfreundlichen Politik, einer mieterbegünstigten Politik, die den zu erzwingen würde, Auswirkungen auf den auf den Bodenpreis auch haben. Das erwähne ich deswegen, weil wir natürlich ein Problem haben. Mit so einer Deckelung schwindet, wir haben jetzt schon das Problem, dass eben billiger Wohnraum nicht produziert wird und der wird natürlich unter diesen Bedingungen von den privaten Anbietern auch nicht produziert werden. Die privaten Anbieter müssen substituiert werden. Es gibt ja gewisse historische Vorbilder. Also wir hatten ja schon mal einen relativ breiten, eben nicht renditeorientierten Sektor. Der muss wieder her. nicht unter in den alten Formen natürlich, sondern unter neuen Mietersyndikate zum Beispiel. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass die juristischen Rahmenbedingungen sich wieder verändern. Zum Beispiel dieses Thema, was du vorhin auch ein bisschen erläutert hast mit dieser Abschaffung der Gemeinnützigkeit, also diese juristische Privilegierung von Vereinen, die eben da steuerlich und juristisch günstigen Wohnraum für sich und ihre Mitglieder schaffen. Im Moment gibt es ja rechtlich genau genommen die gegenteilige Regelung. Ich bin als Eigentümer einer Immobilie vom Finanzamt verpflichtet, eine Mindestrendite zu erzielen. Sonst wird es so betrachtet, als würde ich eine verdeckte Gewinnausschüttung betreiben und werde dann auf Basis fiktiver Einnahmen besteuert, die ich real gar nicht habe. So, ja. Ja, da habe ich mal, also das ist völlig absurd. Das Monitor haben Sie das mal thematisiert, das war irgendein Beispiel aus München, wo eine Vermieterin zu billig vermietet hat. Das war in dem Fall allerdings auch eine Verwandte, irgendwie die Nichte oder so. Und die musste dann die ortsübliche Miete, wurde unterstellt als Grundlage für die Veranlagung beim Finanzamt. Also da, das Problem hast auch zum Teil jetzt beim Genossenschaftswesen, dass die Kommunen sich dann auch draufsetzen auf die Entwicklung. In München gibt es noch so Baugenossenschaften, die Grundlage, die Grund und Boden haben sie in Erbpacht. Also Erbpacht bedeutet, dass du den, das ist eigentlich staatlicher Boden, aber du hast ihn nicht gekauft, sondern der bleibt im staatlichen Besitz, aber du kriegst den dann für eben diese für 100 Jahre überlassen. Und die wollen jetzt aber auf das ausgelaufen von diesen Baugenossenschaften die Erbpacht auf der Höhe der heutigen Grundpreise. Damit können die dicht machen oder ihr müssten eben zu ganz normalen die Mieten halt entsprechend hochsetzen. Da wird ihnen juristisch die Grundlage weggezogen oder in dem Fall. Juristisch ist mir nicht klar, ob die Gemeinde möglicherweise sogar verpflichtet ist, es zu verlangen, keine Ahnung. Aber ist es jedenfalls da eine Verunmöglichung von alternativen Anbietern. Und diese beiden Elemente, die gehören logisch für mich zusammen, also die Deckelung eben von Grundrente Mietpreise, was eben heißt Wegbrechen von privaten Investitionen. Aber man hat ja einen gewissen Vorteil im Mietpreis oder auf diesem Wohnsektor, die Trägheit. Die Häuser sind nicht weg, wenn du Kapital in anderen Sektoren schlechte Bedingungen bietet, dann nehmen sie halt ihre Fabrik oder gar ihr Geldkapital und sind Minuten später verschwunden. Die Häuser bleiben da und wenn sie verkaufen, umso besser. Genau, das ist tatsächlich ein Sektor, wo man sagen kann, eigentlich geht da politisch, nationalstaatlich ganz quasi schön. Fast noch alles verglichen mit dem Kapitalmarkt oder einem Markt für Produktive. Das muss man natürlich schamlos ausnützen, dass die Dinger nicht weglaufen können. Dass also man muss aus dem Problem ja auch eine Lösung machen. Und das setzt aber eben voraus, dass jemand in die Bresche springen muss. Und der Staat ist ein unsicherer Kantonist. Arbeitet meist für die Gegenseite. Arbeitet meist für die Gegenseite. Insofern stehe ich der Forderung nach der Sozialwohnung, eben die dann bitte in kommunalen Besitz auch verbleiben, skeptisch gegenüber. Die stärkere Seite und die vielversprechendere ist eben der Kommunismus auf dem Gebiet des Wohneigentums. Das ist für mich eigentlich auch einer der Schlüsselsektoren und einer der naheliegendsten Sektoren, um da auch gesamtgesellschaftlichen Boden, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Da liegt so nahe. Eine Frage dazu, Anlagemöglichkeiten, sich das Kapital immer mehr auch auf den Immobilien- oder Bodenmarkt besser gesagt flüchtet. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Boden, wo wir anscheinend bessere Hebel haben, irgendwie anzusetzen, unattraktiv machen, beziehungsweise irgendwie sogar durch so eine Art Commons dem Anlagemarkt entziehen, würde das eine krasse Krise des Kapitalismus auch auslösen, oder? Die Krise, die kommt sowieso, das ist völlig wurscht, die Frage ist... Es würde halt die Krise befördern, sozusagen. Ja, da müsste schon ganz schön was lostreten, also um das in Dimensionen zu schieben, die dazu notwendig wären. Also, ja, wobei, ich habe mal sagen lassen von Leuten, die auf der Gegenseite arbeiten, dass denen der Arsch auf Grundeis geht. Also allein über die Proteste, die heute schon laufen. Bei den großen Immobilienkonzernen, die haben auch schon Einbrüche, was ihre Renditen angeht. Also selbst die noch relativ bescheidene Bewegung, die zeigt Wirkung. Und man muss ja sagen, es ist auch nicht ohne Beispiel, also wenn man jetzt zum Beispiel die landwirtschaftlichen Flächen angeht, ohne dass das ein großer Skandal war, hat Frankreich einfach gesagt, sie deckeln die Bodenpreise für landwirtschaftliche Flächen. Und zwar anhand der landwirtschaftlichen Produktivität. Also da gibt es einfach quasi ein Spekulationsverbot bei den Landwirtschaftsflächen allerdings nur. Und da du halt entweder in Frankreich Boden kaufen kannst oder nicht, der Boden bleibt sowieso da. Also der kann nicht weglaufen. So. Und das hat die Bedingungen für Landwirtschaft in Frankreich ganz massiv verändert, auch für kleine und nicht kommerzielle Landwirtschaftsprojekte. So. Und man könnte sich Ähnliches auch im Wohnimmobilienbereich vorstellen, zu sagen, Wohnraumbauflächen haben halt einen gedeckten Preiswert. Es ging ja nun bekanntermaßen durch alle Medien, dass also eine nicht ganz unbekannte Partei oder so ein Jüngling von denen, der Herr Kühnert da, die Verstaatlichung von Wohngesellschaften in Berlin fordert oder überhaupt bundesweit, weiß ich jetzt gar nicht. Ist denn, also in welcher Form wäre denn das einerseits machbar und zum anderen, wie würde das denn tatsächlich funktionieren, wenn dieser Staat, wie er sich heute darstellt, dann Enteignungen umsetzt, was ja nach Artikel 15 Grundgesetz zwar möglich ist, aber mit Entschädigung. Ich meine, nach der Revolution können wir auch 1 Euro Entschädigung zahlen. Vor der Revolution könnte es sein, dass das nicht so einfach wird. Ja, wie stehst du zu der Forderung nach Verstaatlichung von Wohnraumfirmen? Die zentrale Frage hast du ja quasi schon in deiner Frage eingearbeitet, nämlich unter welchen Bedingungen. Also wenn es jetzt unter den Bedingungen der heutigen Bodenpreise laufen sollte, einfach eine Verstaatlichung, dann könnten sich die Immobilienkonzerne die Hände reiben. Also dass ihre Höchstgewinne vom Staat realisiert wurden, bevor der Immobilienmarkt hier crasht. Also das halte ich für keine geschickte Strategie. Das ist so wie mit Atomausstieg und sowas die teuerste Lösung. Also abgesehen jetzt von meinem Problem, was ich mit Verstaatlichung insgesamt habe. Ich habe zum Staat nicht so das Vertrauen, sondern eben es geht ja um eine Bemächtigung der Ressourcen durch die Gesellschaft. Und da halte ich eben die genossenschafts- und kommunistische Perspektive für die da in den Vordergrund zu schieben ist. Und ansonsten ist halt auch ein bisschen Schreckgespenst, was da natürlich jetzt im Raum steht. Das hat natürlich auch seine positiven Seiten. Du meinst, da erschrickt jetzt jemand bei dieser Forderung? Ich hoffe. So. Also in Berlin gibt es ja die Forderung, deutsche Wohnen zu enteignen und so, und da wurden schon Leute aufgeschreckt auf jeden Fall, die da ganz vehement gegen wettern, dass das nicht, also dass das nicht passieren darf, dass es nicht geht, dass es nicht möglich sein darf und so. Also ich bin da relativ wenig in dem Thema drin, aber es ist schon zu merken, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben, dass das passiert. Und das Spannende ist natürlich, dass die Enteignung nicht heißt, dass es in Staatseigentum bleiben muss. Also man kann sich ja auch sowas wie so ein Commons Public Partnership vorstellen, also dass es eine wie auch immer geartete Rechtsformstruktur gibt, die eher in Richtung so einer Kapitalneutralisierung geht. Also dass sozusagen die Nutzerinnen die Immobilien selber verwalten und der Staat, ob das jetzt über Erbbaurecht oder über andere Mechanismen ist, quasi den Boden bereitstellt dafür. Und denke ich, ist es auch ganz wichtig, sowas nochmal mehr in die Debatte zu bringen und zu denken. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob Boden, zumindest so wie wir ihn jetzt thematisiert haben, vielleicht doch eine Ware ist. Nur, dass die notwendige Arbeitskraft, die veräußert worden ist, schon lange vor dem Kapitalismus veräußert worden ist. Nämlich, dass die Welt schon in Nationalstaaten eingeteilt ist. Und so wie wir das hier behandelt haben, ist Boden, so wie der verwendet wird, ja außerhalb des Nationalstaats gar nicht zu denken, oder? Oder verstehe ich da was falsch? Ja, Boden gibt es auch außerhalb von Nationalstaaten. Also Boden wäre ja klar, aber ja. Im Moment ja nicht. Also so auch. Also der Warencharakter, dass Boden zur Ware geworden ist, setzt das Privateigentum voraus und das setzt wiederum diese staatlichen Strukturen voraus, modernen Territorialstaat. Insofern kann man sagen, dass der Warencharakter des Bodens ein Produkt des Territorialstaats ist. Ja, würde ich schon Beziehungen herstellen. Aber das mit der Arbeit habe ich nicht verstanden. Also so ein Nationalstaat ist ja, der kommt ja nicht aus nichts. Das ist ja auch eine veräußerte Arbeitskraft. Ja. In irgendeiner Form. Ja gut, das ist so ungefähr wie ein militärischer Raub. Der Staat ist ja auch irgendwie Werte so, ja. Aber ich kann mich aus meiner Schulzeit noch erinnern, dass irgendein französischer Philosoph, und ich habe Französisch nicht so richtig lernen können, der hat irgendwie so gesagt, der Erste, der einen Zaun gebaut hat, der hat schon Scheiße gebaut. Irgendwie so. Aber jetzt mit meinen Worten gesagt. Ne? Das glaube ich wusste. Also das würde dem ja. Und überhaupt erst Zäune, dann Nationalstaaten, wenn man es aufbauen will. Ja. Franzose waren Schweizer. Was? Der Franzose waren Schweizer, das war so. Hast du das Zitat noch parat? Hier. Hast du das Zitat noch auswendig parat, nee. Das erste Mal den Zaun um ein bestimmtes Territorium gezogen hat und den Leuten klar gemacht hat, dass das jetzt sozusagen ihm gehört, das war sozusagen der Clou der ganzen Geschichte. Also dass damit praktisch der Kapitalismus anfing, dass man mit der Umzäunung der Klarmachung, dass das jetzt ihm gehört. Die Pointe war, glaube ich, dass man da hätte einschreiten sollen und ihn verprügeln. Ja. Und die anderen haben nicht eingeschritten und da lag der Fehler sozusagen in dem. Aber ich kriege das Zitat auch nicht. Aber du sagtest vorhin, okay, der Boden, man könnte die politische Forderung stellen, sozusagen den Boden nicht mehr als Ware zu behandeln. Aber wäre das in der jetzigen Situation überhaupt möglich? Also es wäre ja eine Forderung sozusagen, die darauf hinauslaufen würde, mit dem historischen Hergang, den du auch vorher geschildert hast, in der dritten Phase, was mehr oder weniger eine so radikale Forderung wäre. Ist das überhaupt zu machen, sozusagen? Oder läuft das eigentlich schon auf die Einleitung eines Transformationsprozesses heraus? Natürlich läuft es auf die Einleitung eines Transformationsprozesses hinaus, aber halt auf dem Feld, wo man günstige Bedingungen hat und wo man eine Bresche reinhauen kann. Das ist, ja, okay. Nee, das war nur die Frage, sozusagen. Wo sie noch nicht wissen, wo es hingeht oder wie die Reichweite ist. Und wo es gleichzeitig eben ganz viele Leute der Schuh drückt, ein Großteil des Einkommens geht in die Miete und gleichzeitig ist es ein Punkt, wo es den Leuten eben so plausibel zu machen ist. So, ne? Wenn du sonst diese Warenform kritisierst, dann gibt es oft das Problem, dass die Leute ja dann sagen, ja, aber dann wird doch keiner mehr was machen, wird doch keiner mehr was produzieren und so. Und dann hast du eine relativ komplizierte Erklärungsthematik erstmal an der Backe. Und beim aber Boden, dass der Boden hat keiner produziert hat, das ist erstmal sehr einleuchtend. Nee, okay. Also das wäre ja mal Abitur, um das zu verstehen. Nee, okay, das ist. Also es wäre eher eine taktische, also es wäre sozusagen ein Hebelpunkt sozusagen, eine taktische Frage, warum man damit anfängt. Weil man könnte jetzt sagen, okay, man fängt mit der allgemeinen Kritik der Warenform an, aber man sagt, okay, als Theoretiker fängst mit der allgemeinen Kritik der Warenform an, aber von der Praktik. Und hier kann man ansetzen, kann sozusagen praktisch, ja. Es geht ja hier nicht nur um Theorie, sondern auch um die Implikation. Und da ist es halt relativ einfach. Deswegen hat mich ja dieses LSD oder so ein bisschen fressen, von der sehr allgemeinen Kritik durchzustoßen bis zu den unmittelbaren Tageskämpfen. Also ich habe es noch nicht richtig vermittelt, aber das scheint mir... Ich finde es interessant, also ich wollte es nur noch mal... Scheint mir da irgendwie nahe zu liegen und dass du da auch einen Hebel hast, um überhaupt einen Sprung in dieses Weltbild zu kriegen. Es ist interessant, dass man es nur kriegt, wenn man an einem Gegenstand, der nicht selbst produziert ist. Also, weil es ja sozusagen die These war, deine These, okay, das ist deswegen so einfach zu vermitteln, weil man sagen kann, das ist nicht produziert. Ja. Deswegen kommt man nicht wieder in diese Logik rein, okay, es wurde produziert, deswegen gehört es. Ja. Ja, eigentlich müsste es dort unbedingt einen Fortschritt geben, weil das Genossenschaftswesen ist total durchkapitalisiert worden im Laufe seiner Geschichte. Und es mag sein, dass es ein paar Idealisten gibt, die Idealistinnen, die das noch anders sind, wieder machen. Aber das Genossenschaftswesen an sich wird das nicht gedient. Das kann total kapitalistisch ablaufen, ohne Wenn und Aber. Ja, niemand. In meiner Nachbarschaft sind tausende Genossenschaftswohnungen. Ich glaube, von den Mieterinnen, die da drin sind, nicht 2% sehen die Wohnung als ihre Wohnung an. Also, dass sie besitzen im wahrsten Sinne, ja? Das sehen die gar nicht so. Sondern die denken nur, das ist eine andere Form, ich muss da halt was reingeben, ein bisschen Geld, wie immer, und dann habe ich halt eine Wohnung. Und dann ziehe ich wieder aus und das ist irgendwie alles so für wichtige Mitbestimmung, warum soll ich da hingehen? Da gibt es doch so einen alten Mann bei uns im Haus, der macht das immer. Das so, was habe ich denn damit zu tun? Stimmt, ja. Wer irgendwie wohnen wollen, das verstehen die Leute und dass es weiter Wohnungen geben wird, auch wenn das nicht kapitalistisch organisiert ist, das ist, glaube ich, daran können viele Leute noch glauben. Genauso wie, dass sie vielleicht daran glauben, dass Leute noch weiterhin freiwillig Essen anbauen, wenn es nicht kapitalistisch organisiert ist. Bei vielem anderen selbst, also ich habe auch schon Leute getroffen, die sagten, sie haben Angst, dann keine Hosen mehr zu haben oder sowas. Also so, bei so Sachen, die einerseits komplexer sind, weil sie nicht bleiben, weil sie sich mehr abnutzen vielleicht als ein Haus und sowas, ist es schwieriger, aber ich glaube, man kann auch andere Hebel ansetzen. Sag doch DDR, dann liefen die Leute auch alle ohne Hosen rum. Die DDR ist jetzt nicht das Paradebeispiel. Das ist kein Beispiel, das kann man nicht so als positives Beispiel ansehen. Das war ein Beispiel Hosen wohl doch bestimmt. Also, ja, Hosen gab es. Gute Hosen. Ich wollte fragen, wie konkret die Warenform verändert werden kann, wenn Teil der Warenform vielleicht ist, dass es man fiktives Kapital daraus schlagen kann, sein Eigentum später wieder zu verkaufen. Also muss es dann immer Enteignung sein? Also schon, oder? Oder was habt ihr euch darunter vorgestellt? Dieses Zurückkaufen kommt mir irgendwie auch ein bisschen komisch vor. Mit dem ursprünglichen Raub ist es ja quasi nur eine sich selbst nochmal zu versklaven, um es später dann vielleicht nicht mehr so dolle. Nicht so ein bisschen eine unmittelbare Antwort auf eine Fortentwicklung des Genossenschaftswesens. Also ich sagte ja schon, ich bin Berater im Mietshäuser-Syndikat. Und das hat mich umsonst mal auch einen Preis von Genossenschaftsstrukturen für die Fortentwicklung des Genossenschaftsgedanken bekommen. Da tut sich auch in anderen Rechtsformen durchaus Spannendes. Und tatsächlich ist man natürlich in diesem Spannungsfeld unterwegs. Erstmal ist die Logik, wir kaufen Immobilien und bewirtschaften die in Unverkäuflichkeit und nicht profitorientiert, aber sind erstmal natürlich an diesen Kaufpreis gebunden. Aber zunehmend, gerade in Städten, wo das Syndikat stark ist, nimmt auch die Vernetzung mit der Politik zu. Und es gibt eben erste Fälle, wo dann zum Beispiel kommunale Flächen vergünstigt verkauft wurden, wo die Kommunen auf die BIMA, die Bundesimmobilienverwaltung, eingewirkt haben, zu sagen, die Preise, die ihr normalerweise für irgendwelche Großinvestoren macht, die macht ihr jetzt bitte mal für die Mieterselbstorganisation auch. Obwohl die nicht ganz so viele Häuser auf einmal kaufen, macht ihr das jetzt bitte trotzdem. Und also auch diese Preise, die wir da zahlen, sind letztlich verhandelbar. Und je mehr es sozusagen in Richtung, eigentlich ist dieses Eigentum an Grund und Boden gar nicht legitim, umso mehr wird pragmatisch gesehen dieser Preis auch sinken. Und erstmal ist aber das Krasse an Immobilien, dass da zusätzlich zu dem Bodenpreis und den Finanzierungskosten eben noch so viel Rendite drin ist, dass allein das schon einen großen Unterschied für die Mieterinnen eigentlich einfach macht. Wenn man in der konkreten Bewirtschaftung der eigenen Immobilie da keine Renditeerwartung mehr drin hat. Vorausgesetzt, wir schaffen, dass das halbwegs sozialverträglich dann auch abzuwickeln sozusagen, ist ja eigentlich das, was unsere Welt passieren kann. Das Beste ist eine möglichst schnelle weitere Krise des Kapitalismus, also eine derartig super Ressourceneinsparung, wie die Finanzkrise verursacht hat, ist noch mit keiner ökologischen Regulierung irgendwie hingekriegt worden, aber natürlich dann auch wieder auf Kosten von ganz vielen Menschen. Also es gibt ja diese krassen Beispiele von den Subprime-Krisen Betroffenen, so Peopleless Homes and Homeless People. Also da sind ja schlimme Sachen dann wieder passiert. Aber wenn wir sozusagen über Wohnungskämpfe und Aneignung von Wohnraum schaffen könnten, einerseits gesellschaftliches Bewusstsein zu verändern und andererseits dann ansonsten mal wieder eine Krise auszulösen, ohne dass dabei die Leute alle obdachlos werden, dann wäre ich da ziemlich dafür. Ich muss nochmal, ich bin voll auf deiner Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland gerade angucke, was passiert real? Ja, ich muss es mir nur in Berlin in meiner Nachbarschaft angucken. Wie viele Eigentumswohnungen sind da hochgezogen worden in den letzten 10 Jahren? Und wie viele Häusersyndikatsprojekte sind entstanden oder Dinge in der Richtung? Und da kann ich einen Strich drunter ziehen und das einfach vernichten. Punkt. Brauche ich nicht mehr weiter zu sprechen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse gehen in eine andere Richtung. Eigentumswohnungen ist die Realität. Ja. Und das ist das, was der Markt gerade erzielt. Ja. Auf eine Weise, ja. Und das finde ich spannend, wo das hinführt. Ja. Das ist natürlich eine bestimmte Schicht, die daran partizipieren kann. Das sind nicht alle. Aber das erhöht den Druck immer weiter. Und das kann man in Berlin gerade recht gut sehen, weil Berlin halt eine Mieterstadt war. Schon immer. Ja. Also historisch, weil es genau in der Phase entstanden ist, quasi. Es war sozusagen eine Glückssituation. Und jetzt gibt es sozusagen die Gegenbewegung, man kann sich das angucken, immer mehr Privatisierung von Wohnraum. Und das macht einen enormen Druck und das führt, kann man sich ja angucken, zu den ganzen Spekulationsgeschichten, zu den Mietsteigerungen und so weiter. Aber der eigentliche Hebel ist sozusagen der auch von kleinen Privateigentum an Wohnraum. Also nicht nur deutsche Wohnen enteignen, ja, sondern es gibt alle möglichen Bewegungen, die parallel laufen. Und da sind wir halt im Moment total winzig in dem, was da so Commons oder Häusersyndikat oder so, ist alles total, ja, lass die mal spielen auf ihrer kleinen Wiese, die stört denn das? Das ist aber halt die Frage, solange die Rahmenbedingungen hast, einschließlich eben sowohl juristisch als auch vom Bodenpreis, sind die Spielräume für kleine Initiativen, bleiben die beschränkt. Ja. Spannend wird die Sache erst, wenn die Mieterkämpfe mit der Selbstorganisation zusammenkommen. Ja, aber da müssen wir was tun, damit es nicht alles Privateigentum wird. Damit es letzten Endes nicht alles Eigentumswohnungen gebaut werden, Einfamilienhäuser, ja, sondern dass es wirklich Commons werden, weil das sind keine Commons. Aber also ein wichtiger Punkt ist dabei, dass jeder Anstieg, spekulativer Anstieg der Bodenpreise genau diese Privatisierungstendenz macht. Das gab es in Spanien und Portugal genauso und in den USA. Weil sich dann der absurde Effekt einstellt, zu denken, auch wenn ich kein Eigenkapital habe und eigentlich vielleicht noch nicht mal ein sicheres Einkommen, kann ich quasi Immobilien aus ihrer eigenen Wertsteigerung heraus finanzieren. Das haben Leute in Spanien gemacht, die kaum ein Einkommen hatten. Die haben sich gesagt, ach, ich kaufe mir 2 Eigentumswohnungen und dann verkaufe ich die andere wieder und dann habe ich die erste finanziert und solche Geschichten. Und das macht genau das zu so einem Trend, dass das sich scheinbar gerade so gut rechnet. Aber sobald wir irgendwie eine Situation haben, wo die Bodenpreise wieder fallen, ist plötzlich jede Eigentumswohnung ein Desaster und dann wird sich da auch großgesellschaftlich was ändern, sozusagen. Dass die Leute dann auch die dann hoffentlich bekannteren Alternativen massenhaft versuchen werden zu ergreifen. Und irgendwann geht es da wieder bergab. Also es ist nicht so, dass wir das machen müssten, dass die Bodenpreise wieder fallen, sondern die sind einfach spekulativ überbewertet jetzt schon. Und die werden von alleine irgendwann fallen, was auch immer das auslöst. Ja. Und wann auch immer das sein wird. Was Entscheidende ist, dass dann möglichst viele Leute wissen, dass es diese alternativen Strukturen geben kann. Und dafür ist es eben ein Unterschied, ob es in der Stadt wie Berlin irgendwie 10 oder 100 oder 1000 so Projekte gibt, obwohl das alles trotzdem im Verhältnis zum Gesamtimmobilienbestand immer noch total wenig ist. Sind es Politik die werden natürlich alle ins Rudeln geraten. Ja? Diese ganzen Kredite, die da gegeben wurden, die sind wie in den USA damals faule Kredite, mindestens zur Hälfte. Und was wir mal vor uns haben, ist die nächsten Banken. Das wird oder kommen. Wir machen es wie Island, dann werden die Banken nicht gerettet. Also das ist eine Machtfrage, das ist nicht eine zwangsläufig. Aber das ist dann eine Frage um den Kapitalismus. Wobei die Bankenrettung, da bin ich noch skeptisch, ob das diesmal noch hinhaut. Also ja. Weniger jetzt von irgendwelchen Gegenbewegungen, sondern von dem, was sie auffangen müssen. Die Kohle. Aber das ist eine andere Frage, die führt weg. Naja, aber so oder so, der Kapitalismus schafft sich nicht selber ab. Also entweder gibt es eine politische Kraft, also früher sagte man mal die Proletarier aller Länder, die sich vereinigen sollten, um Schluss zu machen mit dem Kapitalismus. Entweder gibt es eine politische Kraft oder es gibt sie nicht. Die Gegenseite, also die herrschende Klasse oder die herrschenden Klassen aller Länder, inklusive ihrer Staaten, arbeiten konzentriert daran, auch in Krisensituationen ihre Macht sozusagen zu sichern. So. Und wir haben jetzt hier debattiert über mögliche Hebelchen, aber selbst wenn wir diesen Hebel quasi versuchen in Bewegung zu setzen, ist ja immer noch die Frage, ob das denn reicht, um, wie gesagt, den Staatsapparat, Kapital, Militär und alles, was da noch dranhängt, Geheimdienste, alles, was zur Sicherung der herrschenden Ordnung in jedem Land der Welt im Übrigen eingesetzt wird, zum Einsturz zu bringen. Und da habe ich noch gewisse Zweifel, ob das momentan so ein ausgewogenes Verhältnis ist. Da hast jetzt aber die Latte auch extrem hoch gelegt. Ja, aber ich meine, die Frage ist doch, geht es jetzt hier nur um eine Reform im Kapitalismus? Dann können wir gerne über die einzelnen Genossenschaftsmodelle reden oder sowas, aber... Also mir geht es nicht um die Reform des Kapitalismus, sondern es ist eigentlich auch von der Analyse her klar, dass es hier tatsächlich um Konflikt von Reichtumsformen geht. Also entweder wird Wohnen so organisiert, dass es Ware ist und unzugänglich wird, oder es für immer mehr Menschen, oder es wird rausgenommen. Punkt. Ja, aber um da was rausnehmen zu können, hast du es eben mit dem Staat und Kapital zu tun als Gegenpart. Und ja, der Staat ist aber in einem gewissen Zwiespalt. Vielleicht können wir es auf die nächste Krise ankommen lassen und dann machen wir ganz viele stille Besetzungen, wo die Leute heimlich in fetten Villen wohnen und dann können wir die nächste Besetzungswelle offen. Bis dann die Polizei dich rausrohren, weil. Ja, wenn die Leute bringt. Also, ja, ich komme keine Welt. Die Frage ist, aber ist die Frage ist, was machst du dann, ja, wenn diese nächste Krise kommt? Ich meine, da träumen wir alles ein bisschen rum und gucken mal Hausbesetzung. Oh, war das alles, ja? Aber was guckt dir doch mal die Realität an in den Scheißhäusern, ja, in den ganzen besetzten Häusern? Was da die Realität ist? Ist das die Utopie der Zukunft? Soll es so sein? Gott, also, ich weiß es nicht. Ich bin ja manchmal skeptisch. Es gibt ein paar positive Beispiele, keine Frage. Aber ich finde, genau da müssen wir drüber nachdenken. Weil die Krise kommt bestimmt, da würde ich dir auch zustimmen. Und das ist der richtige Moment, wo wir dann was aneignen können. Besonders, wenn es richtig tief runtergeht. Ja? Weil dann sind die erstmal handlungsunfähig. Das ist der Moment, wo man Freiräume schaffen könnte. Innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber so wie ihr Aneignen alle gesagt habt, ist es ja eher ein Zurückkaufen. Nö, würde ich nicht machen. Ich würde auf die Krise warten. Ich finde das total dumm. Ja, aber dann ist wir machen heutzutage für so viel Geld irgendwas zu kaufen. Nö. Total der Quatsch. Und was machst du dann in der Krise? Ja, dann kaufen. Ja, aber dann ist es doch immer noch ein Zurückkaufen. Was ist das denn? Also du möchtest den Kapitalisten oder großen Wohnfirmen Geld dafür geben, dass sie dir damals das weggenommen haben und du jetzt auch da wieder wohnen darfst. Jeder so wie er kann. Und was, also und das Geld ist eh nur gedrucktes Papier oder Nummern auf irgendwelchen Computern, ist doch egal. Warum arbeitest du denn dafür? Das Geld hat in der realen Welt ja. Also das wird ja in der Krise total entwertet. Das ist es. Es gab auch noch eine Meldung dahinter. Ja. Ich wollte mal kurz auch was sagen, was mich auch oft beschäftigt. Also irgendwo liegt ganz viel Übel im Kapitalismus, aber nochmal weiter darunter liegt für mich einfach Herrschaftsstrukturen. Das ist für mich die Wurzel von all dem, was halt nicht funktioniert. Und ich finde es schade, dass man sich dann so sehr die Energie verteilt und nicht auf eine Sache konzentriert und sagt, okay, der Kapitalismus ist blöd, aber der Kapitalismus wurde vielleicht auch erfunden, um diese Herrschaftsstrukturen zu verfestigen. Und vielleicht müssen wir da dran arbeiten, um unsere Energie zu bündeln. Und auch vielleicht, das ist für mich auch immer voll wichtig, ich habe nicht als Ziel in meinem Leben diese Revolution zu erreichen, sondern wie können wir irgendwie meinen Teil oder ein Stück in diesem Jahrhundert dazu beitragen, dass es vielleicht in 300 Jahren passiert? Also mehrere, darf ich, ich will voll gerne antworten. Du hast gesagt, aber wir müssen an der Herrschaft arbeiten. Und ich würde dir recht geben, Kapitalismus ist eine herrschaftsstabilisierende Sache. Aber deswegen würde ich sagen, und wir müssen daran arbeiten, weil sowohl herrschende Machtstrukturen darauf hinwirken werden, den Kapitalismus zu erhalten und andersrum der Kapitalismus darauf hinwirkt, diese Herrschaft zu erhalten. Und wir können nicht davon ausgehen, wir machen eins weg und das andere verschwindet automatisch. Ja, aber wir können Kapitalismus ohne Herrschaftsstrukturen haben. Nein, das können wir Kapitalismus nicht. Ist ein Herrschaftssystem. Ja, das ist aber eine Form von abstrakter Herrschaft, nicht personale, wie früher sozusagen. So.